Erster ich, Nebukadnezar, lebte friedlich in meinem Haus und war glücklich in meinem Palast. Zweiter dann hatte ich einen Traum, der mich erschreckte, denn die Gedanken und Bilder, die ich im Bett sah, beunruhigten mich sehr. Dritter deshalb befahl ich, dass alle weisen Männer Babylons zu mir gebracht werden sollten, damit sie mir die Bedeutung des Traumes erklären konnten. Vierter die Zauberer, Wahrsager, Chaldäer und Sterndeuter kamen, und ich erzählte ihnen den Traum, aber sie konnten mir seine Bedeutung nicht erklären. Fünfter zuletzt kam Daniel zu mir, der auch Belshazzar genannt wird, nach dem Namen meines Gottes und der vom Heiligen Geist Gottes erfüllt ist, ihm erzählte ich den Traum. Sechster Belshazzar, du Oberster der Zauberer, ich weiß, dass du vom Heiligen Geist Gottes erfüllt bist und kein Geheimnis für dich zu schwierig ist. Höre, was ich im Traum gesehen habe, und sage mir dann, was es bedeutet. Siebter die Bilder, die ich im Bett sah, waren diese, ich blickte auf und sah plötzlich mitten auf der Erde einen sehr hohen Baum. Achter der Baum wurde groß und stark, seine Spitze reichte bis zum Himmel, und er war über die ganze Erde sichtbar. Neunter seine Blätter waren schön und er hatte viele Früchte, die Nahrung für alle Boten, unter ihm ruhten die wilden Tiere im Schatten, und in seinen Ästen nisteten die Vögel des Himmels, denn alle Lebewesen bekamen von ihm ihre Nahrung. Zehnter in den Bildern, die ich im Bett sah, bemerkte ich, wie plötzlich ein heiliger Wächter vom Himmel herabstieg. Elfter dieser rief laut und gab folgenden Befehl, fällt den Baum und schlagt seine Äste ab. Nehmt seine Blätter ab und zerstreut seine Früchte. Die wilden Tiere sollen von dem Platz unter ihm fliehen und die Vögel aus seinen Ästen. Zwölftes sein Wurzelstock soll jedoch in der Erde bleiben, gefesselt mit Eisen und Bronze, mitten im grünen Feld, damit er vom Tau des Himmels nass wird und mit den Tieren die Pflanzen der Erde teilt. Dreizehntes sein menschliches Herz soll ihm genommen und ihm ein Tierherz gegeben werden, und 7 Jahre sollen über ihn vergehen. 14. Dieser Beschluss kommt von den Wächtern, und so lautet der Befehl der Heiligen in dieser Sache, damit alle Lebenden erkennen, dass der höchste Macht über die Königreiche der Menschen hat und sie geben kann, wem er will, und dass er auch den niedrigsten Menschen zum Herrscher darüber machen kann. 15. Das ist der Traum, den ich, König Nebukadnezar, hatte, aber du, Belshazzar, sage mir, was er bedeutet. Alle weisen Männer meines Reiches konnten mir die Deutung nicht sagen, du aber kannst es, weil du vom Heiligen Geist Gottes erfüllt bist. 16. Daraufhin war Daniel, der auch Belshazzar genannt wurde, eine Weile starr vor Schreck und seine Gedanken beunruhigten ihn. Der König aber begann und sagte, Belshazzar, lass dich durch den Traum und seine Deutung nicht erschrecken. Belshazzar antwortete und sagte, O Herr, möge der Traum denen gelten, die dich hassen, und seine Bedeutung deinen Feinden. 17. Der Baum, den du sahst, der groß und stark wurde, dessen Spitze bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde sichtbar war, 18. dessen Blätter schön waren, der viele Früchte hatte und Nahrung für alle bot, unter dem die wilden Tiere lebten und in dessen Ästen die Vögel des Himmels nisteten, 19. das bist du, o König, der du groß und mächtig geworden bist, dessen Größe immer mehr wuchs und bis zum Himmel reichte und dessen Macht bis an das Ende der Erde reicht. 20. Dass der König aber sah, wie ein heiliger Wächter vom Himmel herabstieg und befahl, fällt den Baum und zerstückelt ihn, seinen Wurzelstock aber lasst in der Erde, gefesselt mit Eisen und Bronze, damit er vom Tau des Himmels nass wird und mit den Tieren des Feldes die Nahrung teilt, bis 7 Jahre über ihn vergangen sind. 21. Das bedeutet, o König, und es ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. 22. Du wirst aus der menschlichen Gesellschaft verstoßen werden und bei den Tieren des Feldes leben, du wirst Gras wie die Rinder fressen, und vom Tau des Himmels wirst du nass werden, und 7 Jahre werden über dich vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht über die Königreiche der Menschen hat und sie geben kann, wem er will. 23. Der Befehl aber, den Wurzelstock des Baumes zu belassen, bedeutet, dein Königtum bleibt dir erhalten und wird dir wiedergegeben, sobald du erkennst, dass der Himmel mächtig ist. 24. Darum, o König, nimm meinen Rat an und mache deine Sünden durch Frömmigkeit und deine schlechten Taten durch Barmherzigkeit gegenüber Armen wieder gut, damit dein Glück vielleicht von Dauer sein wird. 25. All dies erfüllte sich an König Nebukadnezar. 26. Als der König einmal nach 12 Monaten in seinem königlichen Palast in Babylon spazieren ging, 27. begann er und sagte, ja, das ist das große Babylon, das ich mit meiner großen Macht und zu meinem Ruhm als königliche Residenz gebaut habe. 28. Noch während der König sprach, ertönte eine Stimme vom Himmel: Dir, O König Nebukadnezar, wird hiermit verkündet, das Königtum ist dir genommen. 29. Du wirst aus der menschlichen Gesellschaft verstoßen und sollst bei den Tieren des Feldes leben. Du wirst Gras wie die Rinder fressen, und 7 Jahre sollen über dich vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht über die Königreiche der Menschen hat und sie geben kann, wem er will. 30. Sofort erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar, er wurde aus der menschlichen Gesellschaft verstoßen, so dass er Gras wie die Rinder fraß, und sein Körper wurde vom Tau des Himmels nass. Seine Haare wuchsen wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. 31. Nachdem die festgelegte Zeit vergangen war, erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und kam wieder zu Verstand. Da dankte ich dem Höchsten, lobte und pries den ewig Lebenden, dessen Macht ewig ist und dessen Herrschaft für immer dauert. 32. Alle Menschen auf der Erde sind vor ihm wie nicht zu achten, er macht, was er will, mit den Himmelsmächten und den Menschen auf der Erde, und niemand kann ihn aufhalten oder zu ihm sagen, was tust du da? 33. Sofort kam ich wieder zu Verstand, und zu Ehren meines Königtums erhielt ich meine frühere Majestät und meinen früheren Glanz zurück. Meine Minister und wichtigen Leute suchten mich auf, ich wurde wieder über mein Reich eingesetzt, und mir wurde noch größere Macht als zuvor gegeben. 34. Jetzt lobe und danke ich, Nebukadnezar, und preise den König des Himmels, dessen Taten alle wahrhaftig und dessen Wege gerecht sind, und der die Hochmütigen demütigen kann.